François der Pinguin. Jake, Everest und Rubble waren zum Snowboardfahren verabredet. Frischer Pulverschnee! Hintereinander sausten sie durch den tiefen Schnee. Holt mich ein, wenn ihr könnt! Eingeholt! Kannst du damit mithalten? Everest fuhr auf einen Schneehügel, nahm Schwung und machte in der Luft einen Salto. Echt super! Ich hab auch einen guten Trick. Ich nenne ihn den Rubble-Doppelsalto. Der Doppelsalto klappte perfekt. Die Landung dagegen nicht. Nichts passiert. Rubble sprang wieder auf die Pfoten. Nicht schlecht für einen Stadthund. Eine Gestalt in Mütze und mit dicken Handschuhen kam angestapft. Hallo, François. Wollen Sie mit uns Snowboard fahren? Aber nein. Ich bin hier, weil ich fotografieren will. Und zwar die scheuen Goldschopf-Pinguine. Cool. Vielleicht können wir Ihnen helfen, sie zu finden. Oh, nein, nein, nein, nein. Es ist sehr kompliziert. Zuerst muss ich sie aufspüren. Dazu hilft mir das Handy. Dann lade ich es einmal hoch auf diesen Computer. Danach trage ich alles auf dieser Karte ein. Oder sie drehen sich einfach um. Hinter ihnen waren vier große und ein kleiner Pinguin aufgetaucht, die blonde Haarbüschel auf dem Kopf hatten. Deshalb hießen sie Goldschopf-Pinguine. Das wusste ich. Schnell griff François nach seiner Kamera. Seid schön leise, bitte. Er kniete sich hin und schlich auf allen Vieren auf die Tiere zu. Aber die mochten das Geräusch seiner Kamera nicht und suchten schnell das Weite. Marshall, Rocky, Zuma, Chase und Sky verbrachten den Tag auf der Wiese vor der Einsatzzentrale. Kommt schon! Ryder sagt, hüpft auf euren Hinterbeinen! Alle stellten sich auf ihre Hinterpfoten. Ryder sagt, dreht euch im Kreis! Auch das taten alle. Wedelt mit dem Schwanz! Das machte nur Marshall. Tut mir leid, Marshall, aber ich habe nicht Ryder sagt gesagt. Ich weiß, aber ich kann einfach nicht aufhören, mit dem Schwanz zu wedeln, wenn ich so viel Spaß habe. Den hatte François ganz und gar nicht. Obwohl er die Goldschopf-Pinguine jetzt einholte und wieder versuchte, sie zu fotografieren. Wartet! Doch auch dieses Mal mochten die das gar nicht. Wie können diese Pinguine noch laufen, ohne auszurutschen? Sein Blick fiel auf die Spuren der Pinguine im Schnee und ihm kam eine Idee. Rubble, Jake und Everest sausten unterdessen weiter auf ihren Snowboards den Berg hinunter und machten dabei die tollsten Kunststücke und Drehungen. Der war klasse! Seht euch das an! Jetzt probierte Rubble einen Salto, bei dem er rückwärts landete. Spitzenleistung! Schon, aber hinter ihm tauchte nun ein Pinguin auf. Rubble, pass auf! Hinter dir! Aber die Warnung kam zu spät. Beide landeten im Schnee. Oh je, es tut mir so leid. Ich hab nicht aufgepasst, wo ich hinfahre. Geht es Ihnen gut, Herr François? Ja, François. Und er steckte in einem Pinguinkostüm. Ja, ich bin es wirklich, aber sag es nicht den Pinguinen. Glaube mir, wenn du dich einem Pinguin nähern willst, musst du aussehen wie ein Pinguin, du musst gehen wie ein Pinguin und was am wichtigsten ist, du musst genauso riechen wie ein Pinguin. François zog eine kleine Flasche aus der Tasche. Ich nenne es Parfum de Pinguin. Get. Aber François hüpfte bereits davon. Und dieses Mal nahmen die Pinguine nicht Reißaus. Sie ließen sich sogar von dem Riesenpinguin fotografieren. Oh, sehr schön, Pinguine. Bewegt eure Flügelchen, ja? Ja, ja. Kommt schon. Nur ein kleines Lächeln, Pinguine. Ja, ja. Wunderbar. Die Pinguine schienen richtig viel Spaß zu haben und watschelten ganz nah an François heran. Oh, Vorsicht, Pinguin. Das kitzelt. Nicht meine Kamera. Aber da war er schon auf den Bauch gefallen und sauste auf ihm den Berg hinunter. Allerdings nicht allein. Denn der Baby-Pinguin war ihm noch schnell auf den Rücken gesprungen. War das François, den ich schreien gehört habe? Oh, wir sollten lieber mal nach ihm sehen. Und dazu brauchten sie nur dem Geschrei hinterherzufahren. François wurde schneller und schneller. Oh, shit! Bis er gegen einen Gletscher prallte und in eine Höhle geschleudert wurde. Geht's dir gut, mein kleiner Pinguin? Oh, du fürchtest dich etwas. Nun, ich habe genau das Richtige, um dich aufzumuntern. Der leckere, getrocknete Tintenfisch meines Cousins. Ich gehe nie ohne ihn aus dem Haus. Getrockneten Tintenfisch mochte der kleine Pinguin wirklich sehr gern. Ah, lass es dir schmecken. Ich denke, ich nenne dich, Benoit. Tja, Benoit klingt süß. Also, Benoit, du bleibst hier und ich werde meine Freunde suchen, damit sie uns helfen, deine Herde zu finden. Schnell griff François nach einigen roten Stäben, die in der Höhle lagen, und lief mit ihnen hinaus. Ich glaube, die sind gut, um meine Spuren zu markieren. Also steckte François einen Stab nach dem anderen in den Schnee. Leider so tief, dass im Schnee eine breite Spalte entstand. Er und Benoit saßen fest. Oh la la, wir sind gefangen! Keine Sorge, Benoit, ich werde die Paw Patrol anrufen. Die spielte immer noch vor der Einsatzzentrale. Ryder sagt, schüttelt die Ohren. Lachen. Aber nur Marshall lachte. Marshall, schon wieder? Ryder hat es nicht gesagt. Ich kann einfach nicht aufhören, es macht so viel Spaß. Oh Mann, mein Schwanz wackelt schon wieder. Ryder schaute den Fellfreunden beim Spielen zu, als sein Pawpad sich meldete. Hallo François, was gibt's? Hallo Ryder, Benoit und ich sind gefangen hinter einer riesigen Gletscherspalte. Und mein kleiner Pinguin muss zurück zu Mama und Papa. Okay François. Ich habe Ihren Standort und wir sind unterwegs. Keine Gletscherspalte zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Air Patroller. Ryder braucht uns! Alle Hunde liefen sofort los. Alle bis auf Marshall. Haha, ihr legt mich nicht rein. Ryder hat es nicht gesagt. Eigentlich habe ich es gesagt. Ach, herrje. Hey, Schwanz, hör auf zu wedeln. Das meine ich ernst. Oh. Aber da war Marshall bereits über seine Pfoten gestolpert. Und kugelte auf den Air Patroller zu, wo die anderen schon auf ihn warteten. Ryder sagt, Bruchlandung. Schnell machten sich die Fellfreunde einsatzbereit und schlüpften in ihre Anzüge. Dann liefen sie nach vorn in die Zentrale, wo Ryder bereits neben dem Robohund saß und auf sie wartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging ja schnell, Fellfreunde. François und sein Pinguinfreund sind hinter dieser großen Gletscherspalte gefangen. Wir müssen sie retten und den Pinguin zu seiner Familie zurückbringen. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Wir brauchen deinen Hubschrauber und einen Korb, damit du den kleinen Pinguin transportieren und schnell zu seiner Familie bringen kannst. Sie machen sich bestimmt schon große Sorgen. Ja, ich bin der Flughund. Und außerdem brauchen wir Everest. Du musst mit deinem Seil François über die Gletscherspalte helfen. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Klasse, wir treffen uns da. Ich schicke dir François' Standpunkt auf deine Marke. Okay, dann los, Robohund. Wir müssen Skys Wohnwagen mitnehmen und dann geht's los. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Der Robohund startete den Air Patroller und verlud zunächst alles, was sie bei ihrem Einsatz brauchen würden. Dann nahm er Kurs auf die verschneiten Berge. Hey, da ist François. Und Everest und Rubble und Jake sind auch da. Robohund, du landest am besten neben der Gletscherspalte. Sky, spring in deinen Hubschrauber. Schon unterwegs. Im Nu steckte Sky in ihrem Fluganzug und breitete die Flügel aus, die sie in einem Rucksack auf dem Rücken trug. Auch Ryder machte sich nun startbereit und stieg ebenfalls in seinen Fluganzug. Öffnen, Robohund! Die Rampe vor Ryder senkte sich und schon schwebte er wie eine Fledermaus in der Luft. Düsen! Mit den Düsen war Ryder schneller als jedes Flugzeug und wenig später tauchte auch Sky in ihrem Hubschrauber neben ihm auf. Seite an Seite flogen sie auf die Gletscherspalte zu. Ja! Wo Rubble, Everest und Jake warteten. Hey, François, wie geht es Ihnen? Oh, ich bin ja so froh, euch zu sehen. Auch Ryder landete jetzt. Sky, lass den Korb für den Pinguin runter. Dann bring ihn zu seiner Familie. Pinguinkorb kommt sofort. Der Korb war an einem Seil befestigt, das unter Skys Hubschrauber hing. Vorsichtig setzte François den kleinen Pinguin hinein. Rein mit dir, Benoit. Es hat Spaß gemacht mit dir. Aber Benoit hüpfte wieder hinaus. Oh, ich glaube, er möchte bei mir bleiben. Everest, wirf deinen Wurfhaken über die Gletscherspalte. François, schaffen Sie es, über das Seil zu gehen und den Pinguin rüberzutragen? Ich würde Benoit niemals zurücklassen. Wurfhaken! Der Haken verfing sich im Eis und das Seil straffte sich. Aber es war ziemlich dünn. Wie das Seil eines Seiltänzers. Komm mit mir, Benoit. Sie machen das sehr gut, François. Natürlich tue ich das. Jedenfalls, bis Benoit sich ängstlich auf François' Kopf festklammerte, mit einem Satz zurück auf den Boden sprang und sich in der Höhle versteckte. Ganz ruhig! Benoit! Doch durch den Lärm löste sich eine Schneelawine. Oh nein, nein, nein, nein! Was habe ich getan? Der Eingang zur Höhle war verschlossen. François, es wird alles gut. Wir bringen Sie sicher hier rüber. Und dann werden wir Benoit retten. Tapfer balancierte François über das Seil. Ich hab sie! Aber was ist mit dem kleinen Pinguin? Rubble, leg deine Ausrüstung an, hol dein Schwebebord und deine Schaufel, um Benoit zu befreien. Rubble ist der Retter! Das Schwebebord befand sich im Air Patroller. Und im Nu war Rubble in der Luft und flog auf seinem Board über die Gletscherspalte. Schaufel! Dann machte er sich an die Arbeit. Rubble, warte! Du könntest eine Lawine auslösen. Benoit sollte Abstand halten. Aber wie sollen wir ihn warnen? Wenn ich dürfte. Ich spreche zufällig ein wenig pinguinisch. Jetzt kann er losschaufeln. Schnell grub Rubble ein Loch in den Schnee vor dem Höhleneingang. Hey Benoit, komm jetzt raus! Vorsichtig watschelte der Kleine auf Rubble zu, als eine zweite Lawine den Gletscher hinabdonnerte. Mit einem Satz sprang Rubble auf sein Schwebebord und schubste Benoit zur Kante der Gletscherspalte. Du bist in Sicherheit! Gut gemacht, Rubble. Okay, Süßer. Bist du diesmal bereit? Wieder ließ Sky den Korb hinunter. Aber der Pinguin zögerte noch. Alles okay. Sky ist die beste Pilotin aller Zeiten. Also sprang Benoit in den Korb und ließ sich von Sky in Sicherheit bringen. Bravo, kleiner Benoit. Danke, Ryder, dass ihr extra gekommen seid, um uns zu retten. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Eigentlich geht es so. Ich glaube, François kann tatsächlich pinguinisch. Seht mal, wer da ist. Benoit, voilà, deine Familie. Begeistert nahm die den Kleinen in Empfang. Das wird ein schönes Foto. Alle zusammen. Aber die Pinguine kitzelten François lieber am Bauch. Wartet, wartet, ich sagte nicht raa. Auf, was macht ihr denn? Doch da lag er schon wieder im Schnee. Die Pinguine sprangen auf seinen Rücken und gemeinsam sausten sie den Berg hinunter. Vielleicht verstehen sie doch nicht so ganz, was François sagen will. Oder vielleicht ist er einfach ein erstklassiges Snowboard.